Morning, morning, morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, we talked about you can do whatever you want, just don't be the slave of anything. Wir haben also darüber gesprochen, du kannst tun, was du willst, aber sei nicht der Sklave von irgendetwas. Of course we don't sin. Natürlich sündigen wir nicht. Do you know? Weißt du? I have said something that a lot of people shook their heads when I said it. Ich habe etwas gesagt, bei dem viele Leute den Kopf geschüttelt haben, als ich es sagte. And I'm not saying the last few months, I'm talking about, you know, 30 or more years ago. Damit meine ich nicht die letzten paar Monate, ich rede von 30 oder mehr Jahren zurück. And I still believe that today. Das glaube ich auch heute noch. I said to people, if you have a problem with sexual lust or sexual impurity. Ich habe den Leuten gesagt, dass wenn sie ein Problem mit sexueller Lust oder sexueller Unreinheit haben, getting married not only doesn't fix it, it makes the problem worse. Heiraten dieses Problem nicht löst, sondern es nur noch schlimmer macht. And I tell you why I believe it makes the problem worse. Ich sage dir auch, warum ich glaube, dass es das Problem schlimmer macht. Because you are not dealing with an issue that's in your heart. Weil du dich nicht mit dem Problem in deinem Herzen auseinandersetzt. You have become the slave of your sex drive. Bist du der Sklave deines Sexualtriebs? So what happens? Was passiert dann? Now you get married. Du heiratest. And if your wife doesn't feed or satisfy your addiction, then where do you go? Und wenn deine Frau deine Sucht nicht stillt oder befriedigt, wohin gehst du dann? You will go to porn. Du greifst zu Pornos. And maybe prostitutes or adultery. Gehst vielleicht zu Prostituierten oder begehst Ehebruch. See, the solution is I can do anything, but I will never be the slave. Die Lösung ist, ich kann alles tun, aber ich werde nie der Sklave sein. Sex in marriage is beautiful. Sex in der Ehe ist wunderschön. But if you become a slave to it, you can never fulfill God's purpose for you. Aber wenn du dich zum Sklaven machst, kannst du nie Gottes Bestimmung für dich erfüllen. What would happen if your wife would have an accident or your husband and you can have no more sex? Was würde passieren, wenn deine Frau oder dein Mann einen Unfall hat und ihr keinen Sex mehr haben könnt? You gonna stop loving them? Hörst du dann auf, deinen Ehepartner zu lieben? Stop caring for them? Hörst du auf, dich um ihn zu kümmern? See, I know it's a graphic example. Ich weiß, das ist nur ein Beispiel. But think how many things that we are allowed to have we've actually become slaves to. Aber denk mal darüber nach, wie viele Dinge wir haben dürfen, sind aber in Wirklichkeit zu deren Sklaven geworden. Paul says, I make a conscious choice not to be enslaved to anything. Paulus sagt, ich treffe die bewusste Entscheidung, mich niemals von etwas versklaven zu lassen. Look how practical he gets in verse 13. Schau, wie praktisch in Vers 13 wird. He says, some have said, I eat to live and I live to eat. Er sagt, manche haben gesagt, ich esse um zu leben und ich lebe um zu essen. Think about this. Denk darüber nach. Paul is saying some of you have become slaves to food. Paulus sagt, dass einige von ihnen Sklaven des Essens geworden sind. Your whole life centers around food. Unser Leben dreht sich um das Essen. Look how many chronic diseases people, including Christians, have today because they've become slaves to food. Schau mal, wie viele chronische Krankheiten die Menschen, auch Christen, heute haben, weil sie Sklaven des Essens geworden sind. It's really shocking. Es ist wirklich schockierend. Is food great? Yes, God gave it to us. Ist Essen großartig? Ja, Gott hat es uns gegeben. Of course. Ja, natürlich. But don't be a slave. Aber sei kein Sklave. So many people said to me, Reinhard, how do you manage to fast for extended times? So viele Leute fragen mich, Reinhard, wie schaffst du es, über längere Zeit zu fasten? Do you know what I tell them? Weißt du, was ich ihnen antworte? You could do, but you have made yourself a slave to food. Du könntest das auch, aber du hast dich zum Sklaven des Essens gemacht. Listen. Hör zu. I'm not sure if there are many people who enjoy good food like I do. Ich bin mir nicht sicher, ob es viele Menschen gibt, die gutes Essen so genießen wie ich. You can ask Daniel. Du kannst Daniel fragen. Go and sit in a nice restaurant, have a nice food for me. It's incredibly enjoyable. In ein schönes Restaurant zu gehen und gut zu essen ist für mich ein wundervolles Vergnügen. But I will not make myself a slave to food. Aber ich werde mich nicht zum Sklaven des Essens machen. Look, Paul literally says some of you become slaves to food, and then look what he says right after that. Paulus sagt buchstäblich, einige von euch sind Sklaven des Essens geworden. Und schau, was gleich danach sagt. But God will do away with it all. Aber Gott wird das alles abschaffen. So that means God's gonna do away with the body and with food. Das heißt also, dass Gott den Leib und das Essen abschaffen wird. I mean, I think it's so beautiful. Ich finde das so schön. You know, I like the whole idea. Ich mag die Vorstellung, that in heaven there is food that we can eat, but we don't need food. Dass es im Himmel Essen gibt, das wir essen können, aber kein Essen brauchen. That's my experience. Das ist meine Erfahrung. Shouldn't it be like this, that all the good things that God has enjoyed, we enjoy them, but we don't become slaves to a single thing? Sollte es nicht so sein, dass wir all die guten Dinge, die Gott uns geschenkt hat, genießen, aber nicht zu Sklaven von irgendetwas werden? I would really like you to do a little inventory of your own life. Ich möchte wirklich, dass du eine kleine Bestandesaufnahme deines eigenen Lebens machst. And with the Holy Spirit, sit down. Und dich mit dem Heiligen Geist hinsetzt. Take paper and pen. Papier und Stift zur Hand nimmst. And say, Holy Spirit. Und sagst, Heiliger Geist. Am I slave to anything? Bin ich ein Sklave von irgendetwas? Please show me. Bitte zeige es mir. Do I need certain things to relax? Brauche ich bestimmte Dinge, um mich zu entspannen? Not do I do certain things to relax. Do I need them? Nicht, dass ich bestimmte Dinge zur Entspannung mache, sondern brauche ich sie. Holy Spirit, I really want me to show if I have become the slave to anything. Heiliger Geist, ich möchte wirklich, dass du mir zeigst, ob ich ein Sklave von irgendetwas geworden bin. And if you show me, I will throw these things out of my life or start to learn to use them right. Wenn du mir das zeigst, werde ich diese Dinge aus meinem Leben werfen oder lernen, sie richtig zu nutzen. I tell you, many of our lives have become complicated because we've chosen to become slaves of things that are not bad in themselves. Viele unserer Leben sind kompliziert geworden, weil wir uns entschieden haben, Sklaven von Dingen zu werden, die an sich nicht schlecht sind. So go ahead and do this inventory with him. Mach also diese Bestandesaufnahme mit ihm. I tell you, there's nothing more beautiful than the freedom of Christ. Es gibt nichts Schöneres als die Freiheit von Christus. There's nothing more beautiful than live in incredible freedom. Es gibt nichts Schöneres als in unglaubliche Freiheit zu leben. I don't believe. Ich glaube nicht, anybody can enjoy the good things of God, dass jemand die guten Dinge von Gott genießen kann, who is the slaves of those good things. Der ein Sklave dieser guten Dinge ist. Let's walk in freedom. Lasst uns in Freiheit leben. See you tomorrow. Bis morgen.